Yeah, okay. Tricky M is in the house. Yeah, my life is a medley. His life is a medley. Her life is a medley. Zwick ein bisschen Zeit für Englisch, my man. Ha, seid ihr bereit, my man? Yeah, yeah, okay. No joking, but this is a beat like when I'm smoking a baggie of weed. I gonna high, motherfucking tight, and watching TV tried, but I'm sleeping like a child. Epic fail in my life, like an age consummate. I'm very satisfied with the haste document. Alright, press play, dancing like Presley. Shit, this is nasty, be clean, you messy. Sometimes I put the wit in rhymes. It's a kind of I'm losing me in this confusing lines. Can you hear it in the melody? The tricky personality is like a mirror of reality. Sometimes I'm sad, but sometimes I'm happy. And I realize my life is a medley. You crazy G, just faking me. Do what the little boys do on the Placey 3. Oh Lord, what the hell I've told you? I don't know, but I live and love the old school. Only one thing at the end, my wonderful name is Tricky M, okay. '87 wurde Tricky am geboren, so ein halber Südländer und mit Mucke in den Ohren. Früher bin ich Mike am Start, keine Beats da gehabt. Ich rappte auf Kassetten, a cappella meine Parts. Wollte sein wie die Stars, die ich übertrieben feierte. Und schrieb die Texte, wie sie jeder runterleierte. Bis ich dann erkannt hab, das ist nicht im Ansatz, was ich zu sagen hab, also mach ich's anders. Ich wollte entertain und auch persönlich sein. Da sagte mir mein Brain, ein bisschen fröhlich rhyme. Das war mein Style, doch es kam nicht ganz so gut an. Bis auf Leute, die mit Rap ja nicht so viel am Hut haben. Es gab dieses gegen mich, meines Wissens eigentlich nur ein Zeitvertreib für jene, die sich dachten, dass ich eine Antwort verfasse. Mit Punchlines im Pedo, aber nicht auf Kommando. Das ist so anscheinend im Ghetto. Wenn ich Bock hab, zeig ich dir den Wortschatz, den ich mir geformt hab. Wenn du mal ein Ohr hast, viele hassen mich, doch was ich auch zum Teil hasse, dass man mich in Schubladen steckt, wo ich nicht reinpasse. Du nennst dich Fan, aber du hältst nur einen Song und du überlegst, welches Album ist da draufgekommen. Ach komm. My life is a medley, is a medley, it is a medley. My life is a medley, is a medley. Endlich bin ich startklar für das Wochenende, wenn ich so an jeden Tag und an die einzelnen Epochen denke. Es gibt hochgerechnet tausende Momente, die ablaufen wie in Rente auf der Couch oder im Bette. Ich sag dir jede Wette, deine Frau ist zwar eine nette, doch ob die Frau fürs Leben ist, bleibt erstmal auf der Strecke. Sag mal, ist die Kette, die sie trägt, von einer Sekte, nicht, dass ich etwas dagegen hätte. Geile Esoterik-Schnecke, oh oh shit. Thema Wechsel bitte, von Augenblicken hätte ich gern ein paar Zusammenschnitte. Das Ganze nenne ich Medley und sie ist durch die Mitte. Denn nur so verfolge ich jeden meiner Hand und Schritte. Ich vergebe Arschtritte, die ich im Bass bitte. Da ist alles drinne wie Rihannas Haarschnitte. Während ich die Blicke auf mich ziehe durch Geschichte, grab schon rein an deiner Freundin ihrer makellosen Titte. Yeah! It's a Medley, it's a Medley. My life. My life is a medley. It's a medley. My life is a medley. It's a medley. It's a medley.